Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Verbotener Inhalt in Atommüllfass gefunden, Motorradfahrer bedrängt und verfolgt und HSG steht vor englischer Woche. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Atommüllzwischenlager Lese wurden bei Untersuchungen im Auftrag des Landesumweltministeriums in einem nach Inhaltsangabe mit Papier gefüllten Atommüllfass widerrechtlich Blech- und Plastikbehälter mit Flüssigkeit entsorgt. Das Fass war von innen heraus angerostet. Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel hat daraufhin einen dreistufigen Handlungsplan vorgestellt, der ausgeweitete Inspektionen, ein Bergungskonzept und Musterlösungen für Problemfässer umfasst. Helge Limburg, grüner Landtagsabgeordneter aus Nienburg, unterstützt das Vorgehen des Ministers. Er fordert zudem, dass Verantwortliche juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Das Umweltministerium hat zudem angekündigt, den Bau einer neuen Lagerhalle zu beschleunigen. Vor der Verlagerung in die neue Halle soll jedes Fass überprüft und gegebenenfalls umverpackt werden. 52 Katzen kommen regelmäßig zu einem Haus in Loccum. Die Besitzerin hat anfangs nur wenige Tiere gefüttert, doch es wurden immer mehr. Walter Füllgrabe vom Tierschutzverein Drakenburger Heide weist auf die Gefahren eines solchen Verhaltens hin. Die werden gefüttert, immer gefüttert, gefüttert. Dann sagen die Leute, das sind ja gar nicht meine Katzen. Oh doch, in dem Moment, wo ich die Fütterung der Katzen übernehme, bin ich verantwortlich dafür. Und vor allen Dingen, man kann doch nicht entscheiden, ob die Katzen gesund oder krank sind. Die Kater, die sind nicht kastriert. So vererbt sich das immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es zum Katzen-AIDS kommt und zur Katzenpest. Und das kann so weit gehen, dass das auch eventuell auf andere Tiere überschwappt. Am Donnerstagabend kam es auf der B441 bei Stolzenau zwischen zwei Pkw und einem Motorradfahrer zu gegenseitigen Überholmanövern. Im Zuge dessen soll der Motorradfahrer von einem der Fahrzeuge mehrfach bedrängt, verfolgt und sogar in Überholvorgängen gehindert worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf die Fahrzeuge oder den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau zu melden. Und unserem Sport mit Philipp Moritz. Die Handballer der HSG Nienburg bestreiten am kommenden Samstag das erste Spiel in der englischen Woche. Gegner ist die HSG Schaumburg-Nord, mit denen noch eine Rechnung zu begleichen ist. Mit einer denkbar knappen 20:21 Niederlage im Gepäck fuhren die Nienburger nämlich schon im Dezember letzten Jahres nach Hause. Ein Spiel mit zwei völlig ungleichen Halbzeiten, in dem das Team in der ersten Hälfte bereits hoch zurücklag. Die Aufholjagd am Ende aber unbelohnt blieb. Wenn sie in der englischen Woche bestehen wollen, dann dürfen sie sich am Samstag keine Schwächephase leisten, weiß Kapitän Daniel Fromme. Beginn der Partie ist um 19.30 Uhr in der Mehrbach Arena. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.